Kundgabe 3285. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1944. Gebet und Liebeswirken, Waffen gegen Versuchungen. Der Macht des Bösen könnet ihr sehr leicht zum Opfer fallen, so ihr nachlasset im Gebet und im Liebeswirken. Denn er lauert auf jede Schwäche, um euch zu stürzen. Er nimmt jede Gelegenheit wahr, euch sündig zu machen. Und es gelingt ihm auch, so es euch mangelt an Kraft, die euch das Gebet und Liebeswirken einträgt. Ihr dürfet euch daher niemals sicher fühlen, denn der Feind eurer Seelen kommt auch in der Maske des Freundes zu euch. Er sucht euch zu gewinnen, um leichtes Spiel mit euch zu haben. Und so ihr nicht aufmerket, erkennet ihr ihn zu spät. Und ihr könnt euch dann seiner List und Tücke nicht mehr erwehren. Das Gebet aber schützet euch vor seiner Macht, denn dann verbindet ihr euch mit Gott. Ihr richtet eine unüberwindliche Mauer auf gegen das Böse. Ebenso wird die Verbindung mit Gott hergestellt durch uneigennütziges Liebeswirken, das euch unmittelbar die Kraft aus Gott zuführt und ihr dann den Widersacher nicht mehr zu fürchten braucht. Und diese Verbindung mit Gott durch das Gebet und Liebeswirken darf niemals außer Acht gelassen werden, auch wenn der Mensch scheinbar keine Kraft benötigt. Denn der Feind der Seelen gibt seine schändlichen Pläne nicht so leicht auf. Und was er heute nicht erreichen kann, das versucht er morgen, bis der Mensch schwach geworden ist durch die dauernden Anfechtungen und fast widerstandslos sich ergibt, wenn ihm die Kraft aus Gott nicht zuströmt. Ein inniges Gebet kann aber der Mensch stets und ständig zu Gott emporsenden. Und dieses wird niemals unerhört bleiben, denn Gott überlässet die Seele eines Menschen nicht ohne weiteres seinem Gegner, denn er ringet ebenso um jede Seele und suchet sie für sich zu gewinnen. Folglich wird er es nicht an Kraft mangeln lassen, so nur der menschliche Wille diese in Empfang nimmt. Ist aber der Widerstandswille des Menschen gering, dann hat der Gegner Gottes gewonnenes Spiel. Und davor warnet euch der Herr, dass ihr ihm Macht einräumet über euch, dass ihr durch liebeloses Handeln euch in seine Gewalt begebet und dass ihr versäumet, durch das Gebet Fühlung zu nehmen mit Gott. Denn dann erschweret ihr euch das Erdenleben selbst, weil ihr ständig euch wehren müsset und euch die Kraft dazu mangelt. Das Leben ist ein ewiger Kampf, denn ständig kämpft das Licht gegen die Finsternis. Und um die Finsternis zu besiegen, benötigt der Mensch göttliche Hilfe, göttliche Kraft, die ihm durch Gebet und Liebeswirken in reichstem Maße zugehen wird. Und darum solltet ihr stets auf der Hut sein, denn das Ränkespiel des Satans ist gefährlich und er trägt den Sieg davon, so der Mensch nachlässt in seinem Streben zur Höhe. Darum seid wachsam und bleibet im Gebet. Und der Gegner Gottes wird stets auf Widerstand stoßen. Denn dann habt ihr Gott selbst als treuesten Schutz, der euch nimmermehr dem Feind eurer Seelen ausliefern wird. Amen.